Siebentes Kapitel: Freimaurerei und Judentum. Ein Kenner der Freimaurerei sagt über sie kurz und bündig: Ihr Ursprung liegt in England, der Aufbau der Hochgrade erfolgte in Frankreich, die geistige Durchbildung in Deutschland, die Äußerlichkeiten jedoch entstammen großenteils dem Judentum. Das ist richtig, aber bezüglich des letzten Punktes nur unvollständig. Die Geistesmaurerei knüpft bekanntlich an den Tempelbau Salomons an und dieser weise König spielt in der Freimaurerei eine große Rolle. Nach schwedischer Lehrart wird König Salomon geradezu als Stifter und erster Großmeister des Ordens verehrt. Siehe Kapitel 3, Paragraph 3 der Fundamental Constitutions. Die großmeisterliche Würde soll in seinem Geschlechte verbleiben. Über dem ganzen Organismus steht nur ein, dem Großmeister, dem Vicarius Salomonis und dem Ordensrate bekannter Oberer, der den Brüdern aller anderen Grade unbekannt ist. An der Spitze der einzelnen Provinzen, Schweden, Norwegen, Dänemark und Deutschland, steht der weiseste Vicarius Salomonis als oberster Regent, dessen Befehle mit dem gleichen Gehorsam ausgeführt werden sollen, als wären sie von dem lebenden Salomo selbst ausgefertigt. Siehe Kapitel 4 und 5 der Fundamental Constitution, abgedruckt in der freimaurerischen Zeitung Latomia, 28. Jahrgang, Seite 26. Auf Einzelheiten und Folgerungen kann hier nicht näher eingegangen werden. Salomons Tempel, der mithin sinnbildlich ist für die ganze freimaurerische Arbeit am Bau des Menschheitstempels, war allerdings keineswegs so großartig, wie man nach den biblischen Schilderungen annehmen könnte. Mit dem Dom von Köln, mit der Paulskirche in London oder gar mit der Peterskathedrale in Rom ließe er sich auch nicht im Entferntesten vergleichen. Die rückwirkende Ernennung König Salomons zum ersten Großmeister der Freimaurerei erfolgte erst um das Jahr 1730. Die alte Werkmaurerei hat damit nicht das Geringste zu tun. Was nun mit Salomons Tempel irgendwie zusammenhängt, wurde in die Freimaurerei hinübergenommen. Da ist zunächst der Name Tempel selbst, der mehr und mehr den alten Namen Loge, Bauhütte, verdrängt. Loge, Bauhütte oder Werkstätte heißt der Versammlungsort der Brüder zu feierlichen Handlungen. Der wichtigste Raum ist der Logensaal, der auch Loge im engeren Sinne oder Tempel genannt wird. Da ist ferner der Altar, vor dem unter Kniebeugungen das Gelübde abgelegt und die Weihe empfangen wird. Wenigstens nach dem Ritual der großen Landesloge von Deutschland. Da sind weiter die beiden Säulen mit den hebräischen Namen Jachin und Boas, die siebenarmigen Leuchter und sogar die Bundeslade findet sich vor. Mit dieser Bundeslade hängt ein hübsches Geschichtchen zusammen, das hier eingeschaltet sei. Kaiser Friedrich III. War als Kronprinz Großmeister der großen Landesloge von Deutschland und gab sich die redlichste Mühe, überall der Sache auf den Grund zu gehen und alles Unglaubwürdige aus der Landesloge auszumerzen. Als Großmeister hielt er sich selbstverständlich für berechtigt, in die Geheimnisse eingeweiht zu werden, und so wünschte er eines schönen Tages auch den Inhalt der Bundeslade zu sehen. Der Ordensrat war überrascht und sträubte sich dagegen, so viel er konnte. Aber der Großmeister gab nicht nach, und so mussten sich schließlich die Brüder dazu bequemen, von ihrem ehrwürdigen Heiligtum die Schleier des Geheimnisses zu lüften. Schweren Herzens wurde also in Gegenwart des fürstlichen Maurers die Bundeslade geöffnet. Und was fand sich darin? Nichts, rein gar nichts. Siehe Bauhütte 1888, Seite 158. War wirklich nichts darin gewesen, oder hatten die Brüder den Inhalt schon vorher beiseite geschafft? Man wird es nie erfahren. Außer dieser Bundeslade hängen noch viele andere Dinge mit Salomons Tempel bzw. mit den jüdischen Gebräuchen und Einrichtungen zusammen. So der Teppich, der als Lehrlingsgesellen- und Meisterteppich verschiedene Veränderungen durchmacht und nach den Teppichen der mosaischen Stiftshütte, 2. Mose 26, erklärt wird. Dann das mosivische Pflaster, das heißt, das aus Mosaik bestehende Pflaster, das den Vorhof im Tempel Salomons, siehe 1. Könige 6,36, vorstellen soll. Auch die auf dem Teppich nach englischer Lehrart abgebildete Jakobsleiter weist auf den jüdischen Vorstellungskreis hin. Das englische Lehrsystem entlehnt auch die Wendeltreppe aus Salomons Tempel und das Ersteigen der sieben Stufen, das den Weg zu höherer geistiger Vollkommenheit versinnbildlichen soll, stammt aus demselben Ideenkreis. Über der Tür des Heiligtums, zu welcher die sieben Stufen hinaufführen, befindet sich ebenfalls ein Symbol, das mit dem Judentum aufs engste zusammenhängt, der flammende Stern. Dabei ist Folgendes hervorzuheben: Dem Lehrling leuchtet bloß ein fünfeckiger Stern, das in einem Zuge gezeichnete, in sich selbst zurückkehrende Pentagramm. Dem Gesellen hingegen zeigt sich ein anderes Licht, ihm geht erst das wahre Licht der Freimaurerei auf, das ihm fortan durch den ganzen Orden bis zum Schlusse das Geleite gibt, der sechseckige Stern Davids. Der sechseckige Stern soll dem Freimaurer ein Sinnbild der Tätigkeit des göttlichen Wortes sein, des Freiwerdens göttlicher Kräfte. Dieser flammende Stern befindet sich stets über der Tür im Osten des Logensaales.